Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Gesichtsbuch Netzpolitik. Facebook-like Strike werdet Fan der Seite und ihr kriegt immer neu. Logbuch Netzpolitik, es nimmt kein Ende. Heute haben wir, was? 104. Ausgabe von diesem außergewöhnlichen Format, was man den Anspruch hatte, wöchentlich zu erscheinen. Wir sind, und diesen Anspruch versucht zu erfüllen. Ja. Du hast ja gesagt, wir sollen nicht über Facebook reden, aber ich will ganz kurz noch was sagen. Es wurde ja in der letzten Folge dann kommentiert, dass meine Äußerungen zu Facebook von einer gewissen Überheblichkeit gekennzeichnet wären. Ja, und mit? Mit Recht? Dem möchte ich entschieden widersprechen, denn wenn jemand mit so viel Computer-Halbwissen wie ich an einem Ding scheitert, dann denke ich, ist das erwähnenswert. Und ich habe da heute nochmal drüber nachgedacht und mir ist völlig unklar, weil ich heute auch nochmal versucht habe, da was zu Facebooken, wie Menschen dieses Ding bedienen können. Und damit ist mir klar geworden, warum die Digitalisierung unserer Gesellschaft so schleppend vorangeht, warum die Menschen irgendwie die ganze Zeit mit Computer und Internet und so alles so, verstehe ich nicht. Die benutzen Windows und Facebook, ja. Und wenn sie dann mich fragen, so, also dass ich natürlich ganz andere Dinge mit Computern realisieren kann, wenn man sich, sag ich mal, schon einfache Dinge so kompliziert macht, dann verstehe ich auch so diesen gesamten Nimbus, der dann so diesen Hacker, diese sageumwogene Hacker, der macht mit einem Computer etwas oder vielleicht sogar mit einem Computer, der nicht ihm selber gehört, und da passiert was, und zwar etwas, was er beabsichtigt hat, ja, und nicht irgendwie so ein random Ding. Also mir ist völlig unklar, aber das ist ein Verständnisdefizit auf meiner Seite, denn Windows hat sich durchgesetzt, Facebook hat sich durchgesetzt und ich bisher nur teilweise. Ja. Dem würde ich auch widersprechen wollen. Aber du bist auch schon längst Trending Topic. Trending Topic, Topic. Ja. Bei ADN oder was? Na, sonst halt so, in der anderen Welt eben. Also beim Deutschlandradio war ich letztens. Anlässlich ein Jahr Snowden. Wurde mir angeboten, doch den zu Primetime, ja. Dann sagen sie, das ist unsere beste Sendezeit. So, oh, super, beste Sendezeit. Wann ist das denn? Ja, um 7:10. Darfst halt erstmal Wecker stellen. Ein Grund, warum Hacker so wenig Präsenz in den bestimmten Mainstream-Medien. Aber es ist übrigens ein Geheimnis, warum der Wolfgang Bosbach immer seinen Scheiß im Deutschlandradio erzählen darf. Der steht früh auf. Naja. Ja, das ist auch generell, wenn man so Aktionismus machen will, so, und da muss man halt auch mal so ein Morgenmagazin-Track irgendwie durchziehen, und das heißt halt früh aufstehen. Habe ich gemacht, die haben mir aber trotzdem nur 8 Minuten gegeben und ich war dann gerade mal so irgendwie wach und warm gerantet und dann meinten sie jetzt die Nachrichten oder so. Naja. Acht Minuten. Das ist viel, ne? Naja. Zur besten Sendezeit. Keine Sau da, 7 Uhr, ich bitte dich. Na gut, aber so 8% einer Stunde, das ist schon da relativ 8%, viel. 8 Minuten sind nicht 8% einer Stunde. Stunde hat 60 Minuten. Oh, das sind aber jetzt ganz, ganz großes Roll-Eyes. Gibt's das bei Facebook? So ein Roll-Eyes? Gibt's bestimmt ein Emoji dazu. Emoji. Mit Emoji-Tastatur. 8/60. Ja. Das waren. Sollte jetzt jemand den 13. Eindruck haben, dass wir uns auf eine überhebliche Art und Weise über Facebook irgendwie erheben und lächerlich machen, ja, und das Ganze einfach abgehoben und eingebildet kommentieren? Ja. Ja, genau. Okay. Wollen wir anfangen hier mit ernsthaft? Themen, meinst du? Themen. Tolle Idee. Ja, lass mal anfangen mit Themen. Wir haben drei Gerichtsurteile aus dem Bereich des Urheberrechts, die irgendwie so ihren Weg durch das Internet an Facebook vorbei zu uns gefunden haben. Ja. Das erste ist ein, ich kann jeweils zu den Urteilen gar nicht so viel sagen, weil allein schon das erste, also der Rechtsstreit bei diesem EuGH, das, also das erste Urteil, das wir besprechen, ist ein Urteil des EuGH, der eine quasi eine Urheberrechtsausnahme postuliert für Webserver. Websurfer, Entschuldigung. Das wäre schön. Sie sagen, wer geschützte Werke im Web nur betrachtet, also nicht ausdruckt oder herunterlädt, verstößt dadurch nicht gegen das Urheberrecht. Da war irgendwie eine sehr skurrile, ein sehr skurriler Rechtsstreit, der Hintergrund zwischen der Public Relations Consultants Association und der Newspaper Licensing Agency, den ich nicht verstanden habe. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich hier, dieses übliche, und das, das ist der entscheidende Streitpunkt, der da berührt wird, wenn also eine Webseite, sagen wir, in dem Fall ging es auch tatsächlich um Webseiten, den Weg auf unseren Bildschirm findet, dann ist sie natürlich auch im RAM unseres Computers vertreten und das kann man technisch als eine Kopie bezeichnen. Aber diese Kopie zum Caching, ja, oder gibt's ja dann auch nochmal, wird wahrscheinlich auch nochmal als Cache-Datei auf der Festplatte abgelegt. Man weiß es nicht, das ist ja alles sowieso Magie. Aber sie sagen, diese Kopie, diese technisch tatsächlich stattgefunden habende Kopie, ist vorübergehend flüchtig oder begleitend und ein integraler und wesentlicher Teil eines technischen Verfahrens. Ja, denn du kannst nicht eine Webseite anschauen, ohne dass streng genommen eine Kopie stattfindet. Nämlich die Kopie von dem Webserver, wo sie ist, zu deinem Computer. Und dort ist sie dann im RAM oder im Cache auf der Festplatte auf jeden Fall für eine kurze Zeit vertreten. Aber diese Kopie ist eben Teil eines technischen Verfahrens und deswegen nicht eine Kopie. Ja. Und deswegen, das war auch lange Zeit der Streit, wir erinnern uns da an andere Verfahren und Rechtsstreitereien, auf die ich dann gleich auch nochmal zu sprechen komme. Das hat also der EuGH. Das ist schon mal ganz schön, wenn der EuGH das sagt, weil das ja dann auch für ganz EU geht, ne? Für ganz Europa oder was. Oder für alle, die sich an diesen EuGH berufen wollen würden. Im Prinzip das gleiche Urteil, wir kommen zum zweiten, hat gefällt das Amtsgericht Hannover. Und die haben gesagt, das Anschauen eines Streams ist nur bei offensichtlich rechtswidriger Vorlage als strafbar zu beanstanden oder als illegal zu beanstanden. Und da geht es nämlich um diese RedTube-Abmahnung. Wir erinnern uns, das war ein Thema, was wir relativ lange hier auch oder relativ häufig hier behandelt haben, wo es um die Abmahnungen ging von Menschen, die Streams angeschaut haben. Das war sehr und bis heute bleibt es nebulös, wie der die abmahnende Firma, wie hieß sie noch gleich, irgendwie The Archive, diese abmahnende Firma es überhaupt herausgefunden hat, dass die Leute die Streams angeschaut haben mit den Schaukelvideos. Aber auch nicht so richtig, wo es auch nicht so richtig eine Aufklärungsbereitschaft gab, hatte ich so den Eindruck. Genau, das haben sie auch vermieden. Aber sie haben sich genau auf das Gleiche berufen, nämlich darauf, dass eine Kopie stattgefunden hätte. Ja. Und das Amtsgericht Hannover war es, glaube ich. Ja, das Amtsgericht Hannover hat gesagt, Streaming ist nach Ansicht des Amtsgerichtes jedenfalls dann nach § 44a Nummer 2, Absatz 2 Urheberrecht zulässig, wenn kurzfristig eine nicht offensichtlich rechtswidrige Vorlage gestreamt wird. Mhm. Und das Gericht sagt, offensichtlich rechtswidrig ist eine Vorlage dann, oder ein Video dann, wenn es ein aktueller Kinofilm ist oder ein oder eine Fernsehserie, die noch vor ihrem offiziellen Start steht. Ja, also man sagt, okay, quasi das Streaming von Breaking Bad würde darunter fallen, weil es offensichtlich noch nicht für Deutschland erhältlich ist. Ein Kinofilm, der sich aktuell im Kino befindet, würde darunter fallen, aber sowas wie ein 3 Jahre altes Schaukelvideo eben nicht. Ja, weil da kann ja keiner wissen, ob das jetzt gerade, ob das nicht vielleicht einfach schon so alt ist, dass man es frei zugänglich macht oder ob es nicht vielleicht von vornherein ein Creative Commons Schaukelvideo war. Und gibt es die denn auch schon? Weiß ich nicht. Es gab mal irgendwie so eine. Das wäre ja mal was. Es gab mal irgendwie so ein 3D-Ding da. Muss man bei Netzpolitik.org gucken, ist schon ein paar Jahre her. 3D gleich. Ich glaube, die haben das aber irgendwie auf Creative Commons. Müsste man nochmal schauen. 3D, CC, Schaukelvideos. Ja. Das ist die Zukunft. Jedenfalls. So, dann, das war das Urteil des Amtsgerichts Hannover zu den RedTube-Abmahnungen. Auch hier natürlich zu begrüßen, grundsätzlich. Und dann gab es noch ein Urteil, und jetzt muss ich kurz schauen, welches Gericht das war. Das war ein sehr, sehr wichtiges Gericht, nämlich der Bundesgerichtshof. Über dieses Urteil hatten wir auch schon gesprochen. Das war das Urteil, welches sie am 8. Januar gefällt haben. Da ging es um einen Familienvater, der nicht für die Rechtsverletzung seines volljährigen Stiefsohns haften wollte. Ja, da ging es also um die Frage der Störerhaftung. Logbuch Netzpolitik berichtete. Und da geht also jetzt diese Urteilsbegründung noch über dieses Familienverhältnis hinaus, und der Rechtsanwalt, der Bundesgerichtshof, wird über einen Internetanschluss eine Rechtsverletzung begangen, ist eine tatsächliche Vermutung für die Täterschaft des Anschlussanhabers nicht begründet, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung auch andere Personen diesen Anschluss benutzen konnten. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Internetanschluss zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung nicht hinreichend gesichert war oder bewusst anderen Personen zur Nutzung überlassen wurde. Das heißt, hier gehen wir sehr konkret auf die Störerhaftung ein. Störerhaftung, der Grund, warum wir verhindern wollen, dass unsere Nachbarn unser WLAN mitbenutzen, nämlich weil sie dann Urheberrechtsverletzungen oder andere Probleme damit in die Welt setzen könnten, für die wir dann haftbar gemacht werden. Stichwort an dieser Stelle, wie gesagt, die sogenannte Störerhaftung, die, wir erinnern uns auch, vor etwas über einem Jahr, hier in Berlin auch zu so einer Welle der WLAN-Schließungen in den Cafés geführt hatte. Ja. Und die also eine große Rechtsunsicherheit für alle war, weil man sagte, okay, oder die Urteile bis dahin in die Richtung gingen, wenn du irgendwie ein WLAN anderen Leuten frei zugänglich machst und die damit Mist bauen, dann bist du daran schuld. Beziehungsweise zumindest für den Mist, den sie bauen, haftbar. Und dem widerspricht an dieser Stelle wiederholt und ausdrücklich der Bundesgerichtshof. Und auch das ist natürlich eine sehr schöne Sache, weil das in konsequent ausgelegt, dieses Urteil, es uns vielleicht auch wieder mehr ermöglichen wird, anderen Menschen Internetzugang zu geben, ohne ein besonders ausführliches Vertrauensverhältnis zu ihnen haben zu müssen. Also ich meine, ist das nicht im Prinzip, vielleicht deute ich das jetzt falsch, aber diese kryptischen juristischen Formulierungen klingen für mich so ein bisschen nach, solange man jetzt offiziell nachweisen kann, dass man explizit dritten Zugang gegeben hat, ist genau diese Störerhaftung gar nicht mehr gültig, womit sie ja eigentlich komplett ad absurdum ist, weil das war ja der Sinn der Störerhaftung, genau das sagen zu können. Du bist immer haftbar, selbst wenn du anderen Leuten Zugang gibst. Also eigentlich ist ja diese Entscheidung, oder vielleicht lese ich da jetzt was Falsches rein, aber für mich riecht das halt einfach nach, die Störerhaftung widerspricht sich selbst und ist eigentlich ungültig. Der Rechtsanwalt Christian Solmecke wird zitiert mit: Das bedeutet, dass der Anschlussinhaber in einem File-Sharing-Verfahren lediglich vortragen muss, dass Dritte Zugriff auf den Anschluss hatten oder der Anschluss nicht hinreichend gesichert war, um seiner sekundären Darlegungslast zu genügen. Diese Konstellation ist auch auf Wohngemeinschaften übertragbar. Also sekundäre Darlegungslast. Ja, das weiß ich nicht genau, was das ist. Nein, aber da hat er ausführlich zu geblockt. Wir werden das auch nochmal verlinken. Also es sieht im Moment danach aus, tatsächlich. Das ist der, also der Stand. Ist auch auf Wohngemeinschaften übertragbar. Ich meine, im Prinzip ist das nichts anderes als die Akzeptanz der Realität, aber damit tut sich ja dann so die Öffentlichkeit eh immer ein bisschen schwer. Ja, ich würde befürchten, dass dann sowas stattfindet wie dass das endet wie bei so etwas wie im Straßenverkehr, ne? Du kannst irgendwie dein Auto anderen Personen zugänglich machen. Du musst ein Fahrtenbuch führen. Genau, also musst du nicht, aber wenn das dann zum wiederholten Male, dann kriegst du ja so eine Fahrtenbuchauflage. Ich könnte mir vorstellen, dass das so in diese Richtung geht, ne? Internetfahrtenbuch. Keine Ahnung, aber du weißt, was ich meine. Also die Sache ist, wenn du glaubhaft versichern kannst, dass jemand mit deinem Fahrzeug gefahren ist zu diesem Zeitpunkt und du nicht genau weißt, wer das ist und diese Person sogar noch nicht einmal auf einem Foto erkennen kannst, beziehungsweise diese Person zwar auf einem Foto siehst, aber von deinem Zeugnis Verweigerungsrecht Gebrauch machst, Klammer auf, bringt nichts. Ich habe trotzdem die Punkte bekommen, als ich mit dem Auto von meiner Mutter mal in so eine kleine Situation kam. Da kamen dann die Polizisten auch zu Hause vorbei. Ja. Ja, also bringt nichts. Aber ich denke, dass es so am Ende in diese Richtung geht. Weil letztendlich werden sich natürlich nicht alle File-Sharing-Abmahnungen damit abbügeln lassen, dass man sagt, wieso muss ich das denn gewesen sein? Ich habe ja noch einen Sohn, und eine Frau, na? Und eine Tochter. Ja, oder ich habe meinen, wie heißt das so schön? Ich habe den Anschluss nicht hinreichend gesichert. Ja, und da gab es ja früher dann auch schon Urteile, die das eben anders gesehen haben und das quasi als so eine Art Bürgerpflicht machen wollten. Aber wie gesagt, hier jetzt Bundesgerichtshof in einer sehr schönen Einlassung. Also sieht danach aus, dass diese Störerhaftung da eventuell, ne, dann doch mal eingestellt. Also wir würden uns hier um juristische Kommentare auch freuen, wie ihr das so einschätzt. Wir denken jetzt mal ausnahmsweise mal gute Nachrichten. Also das auf jeden Fall, was diese ganzen Urheberrechtssachen angeht, haben wir in den drei Urteilen, denke ich, auf jeden Fall erstmal positive Nachrichten. Dann werden wir mal sehen, wie sich das dann in der Realität niederschlägt. Realität, immer diese Realität. Da müssen jetzt erstmal alle möglichen Abmahnanwälte erstmal wieder gucken, wie sie da in Zukunft drumherum routen um dieses Problem. Gut. Schauen wir doch mal auf unsere Lieblingsthemen. Vorratsdatenspeicherung. Genau, VDS ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so ein verkrampftes Thema. Jetzt, wo auch international das so langsam kippt. Ich weiß nicht, hatten wir die Meldung, dass Dänemark was ist das letzte Mal dran? Nee, haben wir nicht erwähnt. Ja, weil das ist ja sozusagen jetzt dem Ganzen noch vorhergegangen, also nachdem ja in Deutschland jetzt schon im Wesentlichen so die Ausgangslage sich so entwickelt mit, naja, jetzt gibt es irgendwie keine Richtlinie mehr, weil ist ja weg und so und wir machen das nicht, obwohl es immer noch eine Gruppe gerne machen würde, hat man sich, glaube ich, in Dänemark in der Regierung mittlerweile dazu durchgerungen, keine Änderungen. Also, genau. Das war mir nicht bekannt. Ich kenne, also auch in Deutschland ist es natürlich so, dass der. Mach mal den Link raus. Das ist super, dann verlinken wir das. Mhm. Thomas de Maizière sagt ja nach wie vor, er hätte gerne eine kluge, verfassungsgemäße und mehrheitsfähige Neuregelung. Wir erinnern uns an seinen kleinen Konflikt mit dem Justizminister Heiko Maas, den er dann da irgendwann zu gegebener Stunde einmal offensichtlich sehr zur Sau gemacht haben muss hinter verschlossenen Türen. Aber wir sind noch gar nicht beim Thema. Anfang April wurde die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie gekippt. Zwei Monate später hat die Justizministerin von Dänemark bekannt gegeben, das auch bei sich irgendwie fallen zu lassen. Sehe ich gerade auf dem Bildschirm, so live wird das hier reingereicht. Und die Cecilia Malmström, bekannt als eine vehemente Verfechterin dieser ganzen Angelegenheit und so die treibende Kraft für die Vorratsdatenspeicherung, hat jetzt auch verlauten lassen, dass sie den Beschluss der Luxemburger Richter sorgfältig analysiert hat und sich entschieden hat, keine neue Richtlinie vorzulegen. Das würde sie allenfalls tun, wenn denn dann auch die Datenschutzrichtlinie verabschiedet ist. Und mit der ist ja erst frühestens 2015 zu rechnen. Und unsere Bundesregierung währenddessen, erinnern wir uns, haben wir auch schon gesagt, prüft und überlegt und versucht. Ja? Ähnlich wie Generalbundesanwalt Harald Range, der prüft auch. Wesentlich auch nur. Genau, allerdings wird bei der Bundesregierung kann man eigentlich davon ausgehen, dass die nochmal irgendwann mit irgendeinem Mist um die Ecke kommen. Nämlich mit einer klugen, verfassungsgemäßen und mehrheitsfähigen Neuregelung. Ich war bei der Meldung so ein bisschen, ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Dänemark-Nummer nicht auf dem Schirm. Und mein eigentlicher Eindruck war, dass die Malmström sich ja jetzt eigentlich auch zurücklehnen kann, weil so gut wie jeder europäische Mitgliedstaat, EU-Mitgliedstaat, das ja auch getan hat. Die haben die ja eh umgesetzt. Die Vorratsdatenspeicherung, bis auf wenige Länder. Das heißt, sie hat ja quasi ihre Tat zu 80% vollbracht. Ja, die Europäische Union mit diesem Unsinn zu segnen. Das heißt, sie braucht sich jetzt eigentlich auch nicht mehr großartig die Blöße zu geben, noch eine neue derartige Richtlinie zu verfassen. Weil der Schaden ist ja jetzt da. Ja, und andere Länder, wie wir wissen, verhandeln gerade über Verlängerungen. Ihr habt das ausführlich, jetzt mit Erik besprochen. Die Schweiz ist da kein gutes Beispiel. Ja, sorry. Ja, und um diesen Artikel nochmal etwas näher zu führen, hier ist ja auch davon die Rede, dass in der Slowakei auch das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung suspendiert wurde. Österreich steht jetzt die Tage wohl diese Woche an. Und da das ja nun alles auch von Österreich ausgegangen ist, nehme ich mal an, wird das eine ganze Menge Welle dort machen. Da können wir dann vielleicht auch Thomas nochmal zu befragen. Ja, also ich will hier nicht zu viel Optimismus verbreiten, aber nachdem es jetzt einfach jahrelang immer alles immer nur bedrohlicher geworden ist, ist jetzt zumindest mal so ein bisschen Ausatmen angesagt und man reibt sich die Augen, ja, dass auf einmal zumindest ausgewählte Regierungen der Meinung sind, ach, jetzt gibt es keine Richtlinie. Übrigens, wir haben uns das jetzt mal wirklich angeschaut und festgestellt, es hat auch keinen Nutzen, sondern es kostet einfach nur eine Menge Geld. Nichts anderes haben ja bisher alle Studien darüber gesagt. Ja. Von Zeit zu Zeit scheint es dann doch so zu sein, dass man in der Exekutive des einen oder anderen Staates sich auch mal nach der Realität richtet. Ist ja auch was Schönes. Ob das jetzt Vorbildcharakter hat, kann ich nicht sagen. Grundsätzlich sind die Skandinavier ja ohnehin so, also Dänemark kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut einschätzen. Schweden ist da nochmal so ein anderes Thema. Ja? Also so die das Selbstverständnis der Verdatung der Gesellschaft ist da einfach ein anderes. Ja? So mit offenen Einnahmeverzeichnissen etc. Das ist ja einfach etwas ist dort Normalität, was zum Beispiel bei uns einfach Hassobjekt Nummer 1 wäre. Nun denn. Ja, also wir können da gespannt schauen. Und was ich noch anmerken möchte ist, dass die dänische Justizministerin Karen Hækkerup das auch damit, also auf einer evidenzbasierten Analyse begründet und sagt, es scheint nicht dem Ziel zu dienen, irgendwie bei der Strafverfolgung sinnvoll zu sein. Das heißt, sie sagt, macht da nicht den Bürgerrechtler und sagt, so einen Mist haben wir nicht nötig, sondern sie macht das evidenzbasiert. Ja? Und das war übrigens auch etwas, was ich in meinem Bundestagsausschuss Digitale Agenda Stellungnahme sehr ausführlich dargestellt habe, dass man sich bei solchen grundrechtsbeschränkenden, einschränkenden Gesetzgebungen doch bitte auf Empirie auch verlassen sollen müsste und vor allem da zum Beispiel solche Gesetze für einen, wenn überhaupt, nur auf eine bestimmte Zeit zu beschließen und zu sagen, nach so und so vielen Jahren kommt das Gesetz ob seiner Effektivität auf den Prüfstand. Und wenn es nichts bringt oder nur wenig bringt oder der Nutzen eben den Kosten zu den Kosten in keinerlei sinnvollem Verhältnis steht, dann ist es eben vorbei, dann wird es nicht verlängert. Also Gesetze mit Ablaufdatum, auch schön. Genau, also vor allem mit einem definierten Ende und man muss explizit beschließen, dass man es weiterführt. Es gibt ja auch so ein bisschen das Gegenteil mit, wir planen in 10 Jahren nochmal zu prüfen, ob wir es noch brauchen. So, ja, und wenn nichts getan wird, bleibt's. Genau, ja. Naja, also spannend. Ja, auch spannend sind Veröffentlichungen von Vodafone. Man gewinnt auch hier so ein wenig den Eindruck, dass trotz aller allgemeinen Blindheit gegenüber der im letzten Jahr aufgedeckten Überwachungsskandale schon hier und da, zumindest im Businessbereich, das eine Wirkung erzielt. Nicht nur so jetzt im Internet-Cloud-Bereich, wo die Firmen ja so ein bisschen Panik haben, ihre Dienste überhaupt noch an den Mann und die Frau zu bringen, sondern auch die Mobilfunker sehen sich wohl in zunehmendem Maße unter Druck. Und so hat Vodafone, ich weiß gar nicht, ob sie das angekündigt hatten, dass sie das tun würden. Ich glaube nicht, dass sie es angekündigt haben. Nichts von gehört zumindest. Das Entscheidende ist Vodafone Group. Nicht Vodafone Deutschland oder so. Sondern das Vodafone aller Vodafones. Die Mutter aller Vodafone. Die Mutter aller Vodafone. Und haben einen Bericht herausgebracht über Lawful Interception. Wo sie Einblicke geben, jetzt bin ich gerade am Schwimmen, weil ich das nicht gelesen habe, sondern Berichte darüber. Nennen Sie Länder oder sagen Sie nur allgemein, es gibt Länder? Das ist Sie haben ein LI, also ein Lawful Intercept Disclosure Report für jedes einzelne Ihrer Länder. Das heißt, Sie schreiben für jedes Land, in dem Sie vertreten sind, relativ ausführlich, wie es dort aussieht in Sachen Lawful Intercept. Ja. Und Sie schreiben dann auch relativ ausführlich darüber, in welchen Ländern sie wozu keine Aussage treffen konnten. Und da ist es zum Beispiel ganz, ganz interessant zu sehen, ich komme ja mit den Fenstern auch nicht zurecht, dass sie sagen, in einigen Ländern haben die Behörden direkten Zugang zu den Netzen. Also es geht dabei jetzt hauptsächlich um das Abhören von mobiler Telefonie mit Hilfe der Infrastruktur des Anbieters. Ja? Du könntest ja auch einen IMSI-Catcher benutzen oder andere Möglichkeiten, vielleicht ein Virus auf dem Handy, aber du kannst natürlich auch immer sehr schön zu dem Anbieter selber gehen. Und das sogenannte Lawful Intercept betrifft also die Abhörmöglichkeiten, Abhörkapazitäten, technischen Möglichkeiten, die diese Anbieter bereithalten für solche Fälle, von denen sie natürlich sehr viele Anfragen bekommen. Und darüber hat ja ursprünglich vor ein paar Wochen dann die Deutsche Telekom in Deutschland zum ersten Mal so eine Art Transparenzbericht verfasst, wo wir dann gesehen haben, wie viele 10.000 verschiedene Anfragen die jeweils bekommen haben. Und Vodafone hat jetzt das Gleiche getan für im Prinzip alle Länder, in denen sie vertreten sind. Deutschland, sagen sie, gehört nicht zu den Ländern, wo die Behörden direkten Zugang zu den Netzen hätten. In anderen Ländern ist das der Fall. Jedes Land also aber. Also direkt heißt, dass quasi der Staat selber per technischer Fernwirkung Daten und Zugriff sofort erlangen kann, versus es gibt einen bürokratischen Prozess, wo man einen solchen Zugriff entweder durchführen lassen kann oder nach Absprache herstellt. Was auch. Genau. Und da gibt's in der Tat unterschiedliche Regelungen. Ne? Also was oder unterschiedliche Lösungen, die dann die Provider auch bereitstellen. Schön ist halt sowas, wenn man einfach nur wirklich einen Port dupliziert und das alles wegpipet zu den Behörden, die schon wissen, was sie tun. Mhm. Sieht man auch in einigen europäischen Ländern. schön sind auch, kenne ich einen Fall, der gehört nicht zur Vodafone-Gruppe, wo sich der Anbieter zumindest das Befolgen dieser Anfragen dann auch bezahlen lässt. Ja, mhm. Das heißt, die haben im Prinzip eine Preisliste, die der Polizei dann auch entsprechend bekannt ist. Weil sie sagen, naja, dieses ganze Abhörequipment, was wir hier aufstellen, das kostet ja auch Schweinegeld, das muss hier irgendwie refinanzieren. Gibt es also ganz, ganz unterschiedliche Regelungen und Vodafone hat das jetzt mal sehr ausführlich dargestellt. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, da Vodafone irgendwie in über 20 Ländern vertreten ist, dass das, was Vodafone da für ein einzelnes Land schildert, in der Regel dann wahrscheinlich für alle anderen Provider in diesem Land ebenfalls so der Fall ist. Was mich ja mal interessieren würde, ich weiß jetzt nicht, ob das schon stattgefunden hat, sieht jetzt gerade auf den ersten Blick. Das ist doch, die Tabelle, so eine Tabelle wollte ich gerade sehen. Hat also schon jemand gemacht. Die Tabelle war aber jetzt so nicht Teil dieses Berichts, oder? Dann habe ich die wahrscheinlich, habe ich nicht alle vollständigen Links. Ja, also muss nochmal gucken. Ja, aber das ist natürlich mal jetzt sehr interessant. Das ist halt ein Überblick, was überhaupt von welchen Ländern in welcher Größenordnung geholt wird. Also das geht hier von Vodafone Metadata, Vodafone Content. Ich weiß nicht ganz genau, was der Vodafone Content jetzt ist. National Metadata. Heißt das dann sozusagen auch hier so die eigentlichen User-Konten? Ist das damit gemeint? Da oder müssen wir dann diesen Guardian-Artikel, den wir gerade vor uns haben, dann auch schon durchaus gelesen haben. Ja, man sollte vorher wissen, was man sagt. Ne? Ja, aber sehr interessant sind natürlich auch so Länder wie Katar, Rumänien, Südafrika, Türkei, in Einschränkung auch Malta, Ungarn, Indien, Ägypten und Albanien. Das sind nämlich jetzt die, wo hier ein dicker schwarzer Balken ist, wo einfach steht, es ist verboten, irgendetwas darüber zu sagen. Ne? Mhm. Also so ähnlich wie das auch in den USA ist. Und dann finde ich das auch schon mal ganz spannend, dass hier also auch schon mal zwei Mitglieder der Europäischen Union, die drei sogar dabei sind. Ne? Also ist sogar noch spannender. Von Ungarn ist man das jetzt schon mittlerweile gewohnt. Rumänien noch nicht ganz so. Malta hatte ich noch keine Vorstellung. Es gibt einmal die Länder, in denen sie überhaupt nichts darüber sagen dürfen und es gibt, das ist eigentlich ein sehr schöner Nebensatz zu diesem Bericht, es gibt über einige Anfragen darf nicht berichtet werden und wird auch in diesem Bericht nicht berichtet. Ja. Ja, also es ist interessant. Aber es gibt auch Länder, in denen sozusagen nichts stattfindet. Naja, was ist das? Mods? Was Mods ist, weiß ich nicht, aber es gibt hier Kenia, Ghana, wo irgendwie nichts drin steht. Ja, wo nichts steht. Also, aber ich meine, wenn sie jetzt darüber berichten. Can neither confirm nor deny. Ja. Was sind Mods? Mosambik. Mosambik, ja, kann sein. Okay, also spannend, schön sind, man sieht immer wieder schöne große Zahlen und was dann natürlich auch sehr 23.000 mal Content-Anfragen und was der Teil war, der jetzt zu meiner allgemeinen Überraschung für allgemeine Überraschung sorgte, war, dass sie solche Schnittstellen vorhalten. Das war also so die Meldung, ja, wie Vodafone erklärt, dass sie sowas vorhalten müssen. Natürlich. Das ist auch eingebaut in die meisten Geräte. Ja, das ist immer, das hatte ich ja schon mal angesprochen, als Sigmar Gabriel dann sagte, ja, hier Abhör-Equipment darf nicht mehr exportiert werden. Diese Funktionalität ist natürlich in der Regel auch eingebaut. Ja, das heißt, da kriegst du jetzt nicht einen Mobilfunknetzkern, den man nicht abhören könnte. Tja, wahrscheinlich wird dieser Versuch, das alles zu verbieten, darin dann gipfeln, dass halt irgendwie die Software zwar ausgeliefert wird, wie sonst auch, aber diese Konfigurationsdatei schaltet das Feature aus. Ja, mal schauen. Also, aber ich denke, wir brauchen jetzt auch nicht so weiter darüber zu reden. So ist ganz klar, Provider kooperieren. Es gibt in jedem Land Gesetze, die sie dazu zwingen. Eigentlich alles nichts Neues. Das Schöne ist, dass da jetzt mal sehr ausführlich Zahlen genannt wurden. Naja, also wir linken ja auf jeden Fall auch noch auf den Guardian-Artikel. Ja, ja, ist schon längst. Okay, schön. Super. Und vielleicht kann ja jemand auch noch mal mit ein bisschen mehr Verständnis da drüber schauen und ein paar Schlussfolgerungen daraus ziehen. Was ich mal sehr interessant fände und was auch die Tabelle des Guardians so nicht hergibt, ist, inwiefern sich eben jetzt die hier aufgeführten Zugriffsarten und Mengen gegebenenfalls noch etwas ziselierter visualisieren lässt. Also gar nicht mal nur so das wie viel, sondern auch welche Art von Zugriff überhaupt gewährt wird und auch gerade diese Unterscheidung mit direkter Zugriff, nicht direkter Zugriff, das wäre doch mal sehr interessant, um sich einfach ein besseres Bild zu machen und das Ganze dann vielleicht auch auf so eine kleine Heatmap auf die einzelnen Länder umzusetzen. Haben einige versucht. Gab's schon? Ja, also wie gesagt, ich bin diesem Thema gegenüber so ein bisschen indifferent, das jetzt noch irgendwie weiter zu irgendwie darstellungsmäßig zu vertiefen. Tatsache ist, dass diese Schnittstellen da sind, ja, und das ist jetzt ein Fakt, der mir persönlich seit sehr langer Zeit so bekannt ist. Ja, gut, über den ich auch ausführlich schon berichtet habe. Genau, aber das ist ja das generelle Dilemma in diesen Debatten. Da ist einigen Experten einiges Mögliches erkannt, ja, bekannt. Nur ein offizielles PDF von Vodafone, wo drin steht, hier, wir tun das. Ja, das kann man einfach Leuten auch auf den Tisch knallen und sagen, hier, Realität, face it. Schön ist vor allem, dass man jetzt hoffentlich davon ausgehen kann, dass Vodafone es Google gleich tun wird, die diesen Transparency Report ja nicht nur veröffentlichen, sondern jährlich veröffentlichen und mit Trends versehen. Und das, denke ich, da werden dann so Dinge auch nochmal interessant, sie nämlich in so einer im Längsschnitt auch zu sehen. Wie hat sich denn die Anzahl der Anfragen in den Ländern entwickelt? Sie ist natürlich gestiegen. Wie stark ist sie gestiegen? Ist sie stärker in der Türkei gestiegen als im Vereinigten Königreich und sowas? Ne? Wie ist der Anstieg der Neuüberwachung oder wie wir das mal genannt haben? Wurde die Neuüberwachung gedeckelt und sowas? Ne? Ja. Gut. Lass mal einen anderen Programmpunkt stark machen. Genau. Bundeswehr. Schön Bundeswehr. Verteidigungsministerium hat am 5. März eine kleine Anfrage der Abgeordneten André Hunko, Wolfgang Gerke und Annette Groth und einigen anderen Mitgliedern der Linkspartei beantwortet. Und in dieser kleinen Anfrage wurde unter anderem die Frage gestellt, ob denn irgendwie Bestrebungen bestünden, Twitter und Facebook auszuwerten, irgendwie soziale Medien zu untersuchen. Auch über diese kleine Anfrage hatten wir hier berichtet. Und da wurde also gesagt, wurde dann von der Bundesregierung, die ja diese kleine Anfrage beantwortet hat, gesagt, nö, da haben wir also keine Bestrebungen im Moment, da soziale Netze irgendwie auszuwerten. Und jetzt wurde diese Aussage 2 Monate später berichtigt, denn es gab, Ein Büroversehen. Genau, denn das Verteidigungsministerium unterstützt mit 1,35 Millionen Euro ein Fraunhofer-Forschungsprojekt, das sich mit der Wissenserschließung aus offenen Quellen befasst. Ja. Und? VEROQ. VEROQ. Naja, ne, VEROQ. Also Wissenserschließung offenen Quellen. VEROQ. Ja, das ist eine dieser schönen Abkürzungen. Das ist so, in Deutschland werden immer so blöde Abkürzungen gesucht und danach versucht man noch irgendwas zu deuteln, wie man das jetzt, na, hier ist ja hier noch nicht mal passiert. Hier wird einfach nur eine Abkürzung für irgendeine komische Formulierung genommen. Fest, da sollte man sich mal bei der NSA wirklich mal ein Beispiel nehmen, ja. Ich meine, die haben da wirklich Flammenschwerter und andere wirklich gewichtige Götter am Start. So. Das macht einfach was her. Ja. Wo bleibt denn die PR? Ja, also was war denn jetzt genau das Büroversehen, dass man darauf geantwortet hat? Dass man behauptet hat, dass es so sei. Medien würden nicht betrachtet. Gleichzeitig aber das Verteidigungsministerium ein Forschungsprojekt finanziert unterhält, in dem die Erforschung sozialer Medien zu Zwecken der Verteidigung stattfindet. Also was ist denn nun? Findet es jetzt statt oder nicht? Naja, sie investieren zumindest, also ich kann es ja nochmal wiederholen. Es wurde gefragt, macht ihr das oder beabsichtigt ihr das zu tun? Es wurde geantwortet mit Nein. Und 2 Monate, und das war ein Büroversehen. Ja. Das war Büroversehen. Huch. Büroversehen. Und dann sagten sie, sie machen es eigentlich nicht, aber es gibt zumindest dieses Projekt. So, und jetzt haben sie diese kleine Anfrage quasi 2 Monate später dann irgendwie noch so gesagt, ah, übrigens, uns ist da ein Büroversehen aufgefallen. Unsere Antwort auf die kleine Anfrage war aufgrund eines Büroversehens nicht wahrheitsgemäß. Mhm. Und das ist interessant, weil die Anfragen der Linksfraktion, das sind wirklich, ich zitiere die ja relativ häufig, und wir haben dafür schon dadurch sehr viele Dinge über diesen Politikbetrieb und über Sachen, die verheimlicht wurden oder die wir auf anderem Wege nicht ans Licht bekommen hätten, erfahren. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, dass ja gezielt gestreut wurde, die Linksfraktion betreibe damit irgendwie eine Unterstützung von terroristischen oder militanten Umtrieben in Deutschland, mhm, indem sie diese Anfragen stellt, deren Antworten dann öffentlich frei verfügbar sind. Und wenn sie jetzt da irgendwie auch noch unwahre Antworten bekommen, dann ist das schon eine sehr starkes Stück und eine sehr erstaunliche Behinderung der Arbeit der Opposition. Denn diese kleinen Anfragen sind mit das Einzige, warum so eine Oppositionsarbeit auch nach wie vor sinnvoll ist. Warum es überhaupt sinnvoll ist, sich eine Opposition zu unterhalten in einem Parlament, wo ja so ohnehin in dieser Debatte im Parlament nicht stattfindet. Das heißt, wenn die sowieso nicht da sind, oder in der Willensbildung im Prinzip die ganze Zeit nicht vertreten sind, dann könnte man sich ja auch sagen, komm, wir sparen uns die Kohle. Aber kleine Anfragen sind unter anderem eben ein sehr wirkungsvolles Mittel und sind immer zu begrüßen. Ja. Und ja. Es ist natürlich sehr übel, wenn da irgendwie mit Verarsche reagiert wird. Ja, wir begrüßen das auf jeden Fall. Klar, die Antwort natürlich nicht, denn, also finde ich auch interessant, Fraunhofer, ne? Alle finden immer Fraunhofer toll. 1,35 Millionen, um irgendwie soziale Netzwerke auszuforschen. Wird finanziell nicht reichen, ist aber natürlich trotzdem schade um das Geld. Ja, weil es jetzt weg, das ist jetzt bei denen. Tja, ja, so ist das. Gut, wir kommen zum letzten Thema. Und das finde ich, das ist irgendwie, das ist eine Delikatesse der Open Source. Nee, Open Source ist es ja gar nicht. Doch. Ist es? Ja. Eine Delikatesse der Softwareentwicklung. Also, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber es gibt ein Produkt, das heißt TrueCrypt, was sich, sagen wir mal, auch in der Krypto-Gemeinde recht großer Beliebtheit erfreut hat. Kann man so sagen, oder? Ja. Ich bin jetzt ein bisschen am Eiern, weil ich das wirklich noch nie verwendet habe. Zum Verschlüsseln von Festplatten. Es gibt schon ein bisschen länger. Und das kann man halt benutzen, um seine Festplatten zu verschlüsseln. Was ja erstmal eine tolle Sache ist, weil könnte ja jemand versuchen, drauf zu schauen. Und offensichtlich haben das auch viele Leute verwendet. Und vor ein paar Wochen, wie lange ist das jetzt her? Eine Woche? Vor einer Woche ungefähr. Vor einer Woche, genau. Gab es dann auf einmal obskure Meldungen von dieser TrueCrypt-Entwicklergemeinde, so nach dem Motto, ja, übrigens, Warnung, TrueCrypt ist nicht sicher, weil es irgendwie nicht behobene Sicherheitsfehler enthält, und benutzt doch besser das entsprechende Produkt von Windows, wie heißt das noch gleich, BitLocker oder sowas. BitLocker. Und ja, und das war's so. Außerdem sind die alten Versionen vom Netz genommen worden. Es gab nur eine aktuelle Version, die nur noch Read-Only-Daten wiederherstellen kann. Und keine Erklärung, nichts, irgendwie alles total im Unklaren. Kleiner, kurzer Exkurs noch. Aufgrund, da TrueCrypt nicht unter einer der anerkannten Open-Source-Lizenzen veröffentlicht ist, gilt es unter Anhängern der reinen Lehre nicht als Open-Source-Software. Weil ich gerade so leichtfertig sagte, doch, das ist Open-Source. Ja. Ja. Aber das nur am Rande. Genau, dieses TrueCrypt, das haben sehr viele Menschen genutzt. TrueCrypt Container. TrueCrypt hatte unter anderem auch diese schöne, also es hatte eine Funktion, um die gesamte Festplatte zu verschlüsseln, also Full Disk Encryption, unter anderem für Windows-Rechner. Es hatte die schöne Möglichkeit eines versteckten Volumes. Das heißt, man konnte einen TrueCrypt-Container erstellen und in diesem einen weiteren versteckten TrueCrypt-Container, was so auf diese Julian Assange-Nummer zurückging mit dem Gummiknüppel. Ne? Das heißt, loggen Sie sich mal ein am Flughafen und genau, so. Genau, die wissen ja immerhin, dass du einen TrueCrypt-Container hast. Ja? Also können sie dich auch mit der Zange zwingen, das Passwort dazu herauszurücken. Aber wenn nicht nachweisbar ist, dass sich darin noch ein weiterer Versteckter befindet, dann kannst du wenigstens diesen plausibel verneinen, die Existenz dieses zweiten. Das heißt, du machst irgendwie so ein bisschen Alibi-Porn in einen TrueCrypt-Container und in den Rest, in den frei bleibenden Speicherplatz dieses TrueCrypt-Containers, der natürlich Zufall ist, damit es ein TrueCrypt-Container ist, da drin versteckst du eine zweite Verschlüsselung, in der du dann die Snowden-Dokumente hast, ja. Zum Beispiel. All solche schönen Features und alle haben irgendwie auf dieses Tool geschwört und erst vor kurzem gab es auch einen Audit. Da wurde, wenn ich mich recht entsinne, dafür gesammelt, weil man nämlich sagte, Moment mal, wenn jetzt hier NSA und so, dann sollten wir doch mal ein Audit dieser Software durchführen, auf die wir uns so sehr verlassen. Nicht, dass sich da drin nachher noch ein kleiner Heartbleed versteckt oder so. Wobei, das war vor Heartbleed. Da gab es also einen Audit und der Auditbericht war, so wie man ihn erwartet, da wurden ein paar sag ich mal, Best-Practice-Verletzungen drin gefunden, aber irgendwie kein offenes Scheunentor, was jetzt alle zu Panik veranlasst hätte. Und es stand auch schon der zweite Teil dieses Audits bevor. Ja. Und TrueCrypt war oder ist immer sowas gewesen, wo man sagte, ja, so, das haben wir noch, ne? TrueCrypt haben wir noch. Und jetzt das. Ja, vor allem mit dieser merkwürdigen Meldung. Also es war einfach sehr, sehr unklar. Mittlerweile gibt es ein paar nachgereichte Meldungen, die auch genauso unklar sind. Unter anderem habe ein Entwickler gegenüber diesem auditierenden Menschen erklärt, es gäbe jetzt kein Interesse mehr, diese Software weiterzuentwickeln. Bei den Autoren so und sie wären jetzt auch nicht besonders begeistert bei dem Gedanken, dass eine Community diese Arbeit jetzt übernehmen könnte, sollte, was ja wohl dann eben auch noch wo wahrscheinlich gegebenenfalls noch eine Lizenzänderung erforderlich ist. Mir ist nicht so ganz klar, wo die Einschränkung dieser Lizenz ist, dass sie nicht einer der allgemein akzeptierten Open-Source-Lizenzen entspricht. Es ist mir jetzt im Detail auch nicht bekannt. Ja, also auf jeden Fall gibt es da auf jeden Fall Fragen und ja, die Entwickler ziehen sich zurück und meinen so, nix hält ewig und ja, was wollt ihr denn überhaupt? Ja, es also was... Sehr merkwürdig. Sie auf dieser nun verbleibenden TrueCrypt-Seite steht zweimal in Rot, TrueCrypt is insecure. Ja. So, das ist also, wenn man jetzt mal, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen spekulieren, ne? Aber wenn sie das zweimal rot da drauf schreiben, als Entwickler, die jahrelang an diesem Projekt gearbeitet haben, was eine sehr große Verbreitung gefunden hat, dann denke ich, dass sie einen entscheidenden Grund dazu haben, diese Äußerung dort so einzubringen. Die Frage ist, warum haben sie keinen entscheidenden Grund, diese Äußerung auch mal zu konkretisieren? So, und das wird doch im Zweifel damit zu tun haben, dass sie es nicht sagen können. Dass sie es nicht sagen dürfen. Sie dürfen nicht sagen, dass... Es könnte jetzt beispielsweise sein, dass sich, also, ne, dass sie einem solchen Gag-Order unterliegen oder irgendwie Post bekommen haben oder Besuch von irgendeiner Regierungsstelle, die sagt, übrigens, wir möchten bitte, dass du eine Hintertür einbaust oder wir möchten bitte, dass du eine Hintertür ausnutzt oder sonstiges. Mhm. Und das ist ja so das, der Fachbegriff, der sich dafür ja so ein bisschen herausstilisiert hat, ist der eines Kanarienvogels. In Anlehnung an die Kanarienvögel, die Minenarbeiter mitgenommen haben in früher. Weil diese Vögel irgendwie reagiert haben, wenn zu viel Grubengas da war. Das heißt, es herrschte Explosionsgefahr. Das heißt, es war ein warnendes Ding. Solange der irgendwie, der Kanarienvogel da irgendwie sich normal verhalten hat, war auch alles in Ordnung. Und worüber sich Menschen Gedanken machen, ist, wie kann ich denn dafür sorgen, dass wenn ich einmal auf einmal von den National Security Letter bekomme und auf einmal das FBI vor der Tür steht und sagt, hier alles rausrücken, du darfst aber nichts erzählen. Wie kann ich dafür sorgen, dass diese Information trotzdem den anderen Menschen, meinen Nutzern mitgeteilt wird? Was einige machen ist zum Beispiel, dass sie jetzt irgendwie wöchentlich oder im zweiwöchentlichen Abstand eine PGP-signierte Nachricht schreiben und sagen, in den letzten beiden Wochen gab es keine Anfragen. Ja? Und die graue Theorie will es, dass sie jetzt sich einbilden, dass wenn sie einen National Security Letter bekommen, dass sie das dann einfach sein lassen. Und das dann sein lassen, ja, und nicht jemand mit einem Gummiknüppel da steht und sagt, Freundchen, gib mal den PGP-Key, mit dem du das alles unterzeichnet hast, so, wir sind ja nicht blöd. So, aber so, und da werden also unterschiedliche Verfahren gewählt, um einen solchen Canary einen solchen Kanarienvogel zu implementieren. Und TrueCrypt hatte jetzt meines Wissens einen solchen nicht. Und jetzt könnte es natürlich sein, wenn man jetzt eine völlig irre Verschwörungstheorie entfalten möchte, dass sich tatsächlich in TrueCrypt eine Sicherheitslücke befindet und die Entwickler vielleicht auch gar nicht wissen, welche das ist. Oder einen sehr klaren Anlass haben, diese Sicherheitslücke nicht zu fixen. Und deswegen sagen, okay, dann machen wir das ganze Ding zu. Ähnlich wie dieser Lavabit-Gründer, der gesagt hat, okay, wenn das so ist, dann lösche ich all eure E-Mails, Kunden, liebe Kunden, mache den Dienst sofort zu und handle somit in eurem Interesse. Andererseits würde man, und das ist natürlich der andere entscheidende Punkt, wenn ich als TrueCrypt-Entwickler, sag ich mal, mit Daumenschrauben und allem gefangen bin und nicht verraten darf, dass ich wie die Sicherheitslücke gestaltet ist, die sich in meinem Produkt befindet. Aber wenn ich trotzdem Kenntnis über diese Sicherheitslücke hätte, dann würden mir ja irgendwelche Wege einfallen, dass irgendeine unbekannter Security Researcher plötzlich auf Full Disclosure mal kurz schreibt, ach guck mal, was ich hier herausgefunden habe. Und es ist natürlich schon erstaunlich, dass sie diesen Weg nicht gehen. Und das lässt natürlich so ein bisschen, das öffnet jetzt irgendwie für alle Arten von Spekulationen Tür und Tor. Tja, die Spekulationen, die haben auch gerade erst so richtig angefangen. Es ist einfach noch unvollendet, diese ganze Debatte. Wir werden das vielleicht begleiten, wenn sich da irgendwas Interessantes ergibt. Ja, für Leute, die TrueCrypt einsetzen, ist auch sehr schwer zu sagen, was man da jetzt überhaupt empfehlen soll. Ja, ich meine, gibt es denn überhaupt noch eine andere Plattenverschlüsselung, die Open Source ist, die in irgendeiner Form Vertrauen hat? Mir ist jetzt nicht unbedingt eine bekannt. Wie gesagt, die Betriebssysteme haben inzwischen selbst eine mitgelieferte, aber das sind die großen Betriebssystemhersteller sind auf der Prism-Liste Microsoft und Apple. Ich weiß, dass Ubuntu auch eine Full-Disk Encryption anrät und die basiert nicht auf TrueCrypt, sondern Mann, wie heißt er? Ich glaube B-Crypt oder sowas. Ich aktiviere das immer nur kurz und weiß nicht genau. Ubuntu. Du schaltest da einfach irgendwas ein und weißt nicht ganz genau, was das ist. Ich klicke das. Stand sicher drauf. Na, mal gucken, was Full Disk Encryption mit DM-Crypt. Oder Cryptoloop. Okay, es gibt verschiedene Verfahren für Linux, die also Full Disk Encryption machen. Wobei ich aber, also TrueCrypt hatte natürlich eine starke Verbreitung, weil sie eben Full Disk Encryption für Windows gemacht haben. Das ist ja so ein kleines Problem, dass du dann den Bootloader irgendwie nochmal selber schreiben musst, damit der das Ding irgendwie entschlüsselt und das System in einen bootbaren Zustand versetzt. Aber mein Eindruck war eigentlich, dass TrueCrypt hauptsächlich wegen dieser Container-Files genutzt wurde. Also es war immer ganz angenehm, du konntest irgendwie TrueCrypt-Exe und TrueCrypt-App auf einen USB-Stick haben, daneben den Container, und du hattest irgendwie einen schönen verschlüsselten USB-Stick, den du einer anderen Person geben konntest, und die konnte TrueCrypt von dem USB-Stick starten, um die Inhalte zu entschlüsseln. Ne? Das waren schon immer ganz, ganz feine Sachen. Es kursiert natürlich auch noch die Überlegung, ob die vielleicht einfach nur gehackt wurden und jemand denen einen sehr, sehr üblen Streich spielt. Ja, es ist unklar. Aber man ist halt sehr, so wie es jetzt aussieht, werden natürlich sehr, sehr viele Spekulationen können jetzt getätigt werden, die allen möglichen Nährboden haben in dem, was man dort vorfindet. Ja, wir hatten ja auch schon lange keine neuen Verschwörungstheorien mehr. Das ist aber jetzt echt mal, ich weiß ja gar nicht genau, was ich davon denke. Also so irgendwie dieses knallrote TrueCrypt is insecure und so. Ja. Und jetzt? Jetzt machen wir nächste Woche stellen wir den Distanzrekord auf. Kündige ich jetzt hier mal vollmundig an. Wie weit sind wir auseinander? Podcasting-Distanzrekord. Oh. Ja. Das sind ja Versprechungen, die wir hier machen. Ob es leere Versprechungen sein werden, das werdet ihr dann irgendwann nächste Woche feststellen. Nochmal tschüss, wa? Ciao, ciao. Bis bald.